Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und dann begrüße ich euch zur 11. Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands am 21. August. Wir beginnen mit kleiner Verspätung um 20:33. Anwesend sind der Christoph, der Grumpy, die Janine, die Vak und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig. Ich werde die Sitzung heute leiten, wenn niemand ein Veto dazu hat. Protokoll steht hier. Isan, Grumpy und alle. Und als erstes haben wir das Protokoll der letzten Sitzung zu beschließen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Ich lese schon im Pad einstimmig angenommen. Dann machen wir weiter mit den Berichten des Landesvorstandes. Da beginne ich mal. Wir hatten am 13.08. Unsere AGÖ-Sitzung. Dann habe ich eine Mail über den kommunalen Verteiler geschickt, um Plakatmotive anzufragen für den Blogbeitrag, den wir gemacht haben zur Kommunalwahl mit so ein paar allgemeinen Informationen. Und einer Unterseite dachte ich mir, so ein paar Plakate aus den verschiedenen Regionen, hat mich dann vor ungeahnte technische Schwierigkeiten gestellt. Deswegen nochmal vielen Dank, Isan, an dich und auch an deinen Mann, dass das so geklappt hat. Klar. Ja, was? Klar doch. Am 14.08. war ich in der Buvo-Sitzung, weil wir immer noch diese Zugangsanfragen hier hängen haben. Einmal Cleverreach und einmal für die Carina in diesem einen Matrix-Kanal. Ich habe das nochmal alles von vorne bis hinten erklärt in der Buvo-Sitzung. Da ich ja nun auch gefragt worden bin, wie man denn NRW noch unterstützen könnte, dachte ich mir, ja, das ist jetzt mein Stichwort. Dann hatten wir am Montag eine ganz kurze Kreisvorstandssitzung und dann hatten wir noch den Flyer Duisburg zur Kommunalwahl. Da habe ich ja so mit an den Text gearbeitet. Letztendlich war das eine Gemeinschaftsleistung und da auch nochmal vielen Dank an den Ralf aus Mettmann, der uns das noch ein bisschen designt hat. Ja, dann pflege ich diese Budgettabelle, die immer auf dem neuesten Stand ist und ansonsten Spams, Kalender, pflege Kleinigkeiten. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, machen wir dann am Ende unserer Berichte. Als nächstes wäre dann die Isan dran. Vielen Dank, Vako. Ja, bei mir läuft's immer wie üblich ab, jeden Tag Social Media. Das heißt, Nachrichten durchgehen, was können wir kommentieren, wo können wir die Piraten wieder platzieren, dass wir sagen, hey, das ist doch genau unsere Forderung oder eigentlich hätten wir da ein paar Vorschläge, aber ihr wollt ja nicht so in die Richtung. Dann habe ich jetzt eine kleine Mini-Kampagne gestartet, die ist auch wieder dem Ralf aus Hilden zu verdanken, weil der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass leider Gottes wirklich viele Leute noch gar nicht so richtig umrissen haben, wie wichtig die Kommunalwahl ist oder dass die überhaupt für sie speziell wichtig ist. Deswegen habe ich da jetzt so eine kleine Mini-Kampagne gestartet auf Social Media. Und ja, dann habe ich auch viel Zeit mit dem Flyer verbracht und war dann letztendlich, weil ich habe es erst selbst versucht, aber ich war Gott dankbar, als Ralf dann gesagt hat, er macht das. Aber es hat halt auch viel Zeit gekostet. Ansonsten wieder Ticketschuppen, Kalendereinträge, Mails. Und ja, bei der AGÖA-Sitzung war ich auch. Das war's. Danke dir. Bali hat sich entschuldigt. Dann ist der Grumpy der nächste im Pad. Genau. Ich mache es relativ kurz, weil aus gesundheitlichen Gründen, ich schreibe das jetzt nicht auf, ich wünsche niemandem eine sogenannte Kaltschulter mit einer Muskelentzündung im rechten Oberarm als Linkshänder. Behindert es ein wenig, aber ist halt dann irgendwie trotzdem scheiße anstrengend. Die LGS ein bisschen pflegen und sauber machen und räumen. Das Postfach checken. Dabei tatsächlich ausnahmsweise quasi fast so was wie ein Liebesbrief, kommen wir gleich zu, in der Post haben und dafür, auch wenn der Landesverband ja offiziell logischerweise keine direkte Wahlwerbung zur Kommunalwahl macht. Ein wenig seit gestern ganz offiziell meine persönliche Empfehlung. Der sogenannte Lokalomat der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist online zur Kommunalwahl. Es ist aus meiner Sicht eine begrüßenswerte Empfehlung, sich damit einmal auseinanderzusetzen, auch wenn es nicht unbedingt die eigene Kommune ist. Okay, danke dir. Dann ist Janine die Nächste. Ja, ich bin tatsächlich eigentlich nur zum Request-Tracker gekommen, also Spam-Tickets etc. pp. Und ansonsten sind wir hier so im Endspurt Kommunalwahlkampf, dass kaum Zeit überbleibt, Tatsache gerade. Okay, danke dir. Und als nächstes haben wir den Christoph. Bei mir auch hauptsächlich was die Request-Tracker pflege, Spams bearbeiten etc. Ansonsten habe ich noch ein paar Termine im NRW-Kalender aktualisiert, von denen ich hier aus der Region um Bonn wusste. Und genau, ich habe mich um die Terminfindung Treffen mit der AG-Technik gekümmert. Da läuft ja aktuell die Umfrage zwischen AG-Technik und Vorstand. Gut, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Dann. Hattest du mich aufgerufen? Ja, war das abgehackt oder? Ja, es klang wie dann. Deswegen war ich jetzt unsicher. Okay, was ich noch erwähnen wollte, weil Christoph und Janine jetzt gesagt haben, ich bin zu nicht viel gekommen außer Request Tracker. Hey, ihr beiden, das merke ich aber. Ihr seid da dran und das erleichtert mir vieles, weil es ist lange nicht so viel Spam und wir hatten diese Woche wieder ziemlich viel Spam und man merkt einfach deutlich, dass da noch jemand aktiv ist. Deswegen danke. Bitte. Bitte. Ich habe eine Frage, Grumpy. Dieser Wahlomat, den du erwähnt hast, der ist nur für Düsseldorf dann gemacht worden, oder? Nein, tatsächlich für den Großkreis Mettmann, für X Kommunen. Wir können das separat nachher eben kurz besprechen in der Folge, weil ich habe da ein paar Ideen und Empfehlungen, weil es ist Hahn, Münster, etc. Es sind X Kommunen noch auf die Schnelle mit einbezogen worden. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich das zeitlich hinkriege, ich habe da ein paar bekloppte Ideen. Und das wäre auch für Christoph und Janine oder überhaupt für alle, die kommunal antreten, vielleicht gar nicht so doof. Deswegen habe ich den Punkt gerade eben auch bei mir mit reingenommen, weil ich halt da ein bisschen rumexperimentiert habe heute, weil der ist erst seit gestern öffentlich. Okay, kommen wir also später noch zu, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Sehr gerne. Dann geht's weiter mit Berichte Statistik, Mitgliederstand 19.8. 1175, davon stimmberechtigt 416. Wahlkassenbestand und Kontostände sind jetzt nicht aktualisiert. Also noch von der letzten Sitzung lese ich jetzt nicht nochmal vor, kann man aber im Protokoll natürlich nachlesen. VKV-Kontostände gibt es immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Dann LGS, letzte Postfachleerung, 21.8. Magst du das erzählen, was im Pad steht, Grumpy? Warte, ich habe die Zeile verloren. 92. Hilfe. Ja, genau. Es war halt einfach nur einmal, ausnahmsweise nur ein Schatzmeisterbrief. Schatzmeister hat die Post. Geht nur um klassische Geschäftsbedingungsänderungen, wie sie gerade überall durch die Bankkonten rauschen. Eventuell könnte es sein, weil das ist die Stadtsparkasse Düsseldorf, dass das gar nicht für das Land ist, sondern vielleicht für den KV Düsseldorf, was mich etwas irritiert hat, aber egal. Und es gab tatsächlich ein weiteres, quasi fast ein Liebesbrief, und zwar von einer NGO, einer Dreier-NGO im Bereich Post-Covid. Ich habe das als separates Ticket eingestellt. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, aus den LGS-Geschichten einzelne Ticketnummern zu machen und die dann hier zu protokollieren. Da könnten wir vielleicht auch später im Abschluss nochmal die 541-421-422, genau. Weil ich glaube, das könnte was sein, in Richtung, man beantwortet das auf den kommunalen Blogs im Rahmen des Wahlkampfes, was dort steht in diesem Liebesbrief, weil es geht um auch die kommunale Unterstützung im Bezug auf Post-Covid. Ich habe mal gerade geguckt, das sind ja, wie du sagtest, das ist so ein Dreierpack-NGO. Die sind nicht genesen NRW, das war ja das, was wir wo wir auch Wahlprüfsteine bekommen haben, die auch beantwortet worden sind kommunal und wo die Janine auch noch dran ist, irgendwie mal unabhängig von der Kommunalwahl einen Termin zu machen. Da ist aber noch nichts passiert, Janine, ne? Genau, deswegen die Wortmeldung. Ich wollte gerade sagen, von nicht genesen, da bin ich ja in Kontakt, aber weil sie so einen Crash hatte, habe ich gesagt, sie soll sich melden, wenn sie denkt, es passt wieder. Also das läuft halt noch. Das habe ich auf dem Schirm. Ich gucke halt jeden Tag rein, ob es da eine Meldung gibt bezüglich Terminvorschläge, aber aktuell ist es sehr ruhig. Aber es ist ja gut zu wissen, dass tatsächlich auch diese Postkarte bei uns angekommen ist auf der Landesebene. Und wir könnten dann ja überlegen, das halt auch sicherheitshalber in die Ecken dann weiterzuschieben, wo Leute tatsächlich antreten. Das war nur mein Gedankengang. Es ist nur eine Überlegung. Ja. Janine, was du da in den Chat geschrieben hast? Ja, die Postkartenaktion, die hatten die angekündigt. Und ich glaube, das ist, die schreiben und schreiben und schreiben. Und ich habe dann auf Social Media, habe ich deren Posts, habe ich dann fleißig geteilt. Also sowohl mit dem privaten Account als auch mit meinem Piraten-Account und so weiter und so fort. Also es braucht halt definitiv mehr Reichweite. Aber das ist vielleicht auch dann was für NÖ vielleicht erstmal. Okay, dann geht's weiter. Im Pad, Termine, kommen Termine. Ich lese mal die vor, die bis zur nächsten Sitzung sind. Wir haben wieder viele Infostände am 23.8. in Hilden und Herne, am 29.8. in Hilden, am 30.8. in Herne und Hilden. Am 4.9. ist der Schatzmeisterclub, ist ja parallel zu unserer LAFO-Sitzung. Ist ja super. Janine. Zum 23.8. möchte ich noch ergänzen, dass uns der Landratskandidat Thomas Küppers besuchen wird am Infostand. Und dann gibt's so ein Bürgermeisterkandidat, meine Güte, trifft auf Landratskandidat. Und wir haben dafür Pressemitteilung heute rausgeschickt an entsprechend Redaktion etc. pp. Und hoffen natürlich dann auch nochmal auf so ein bisschen mehr Reichweite und ja, wie sagt man, Aufmerksamkeit. Und ja. Okay, super, danke schön. Bitte. Gut, da sind noch weitere Termine im Pad, die sind aber nach der nächsten Sitzung wichtig, natürlich 14.09. Kommunalwahl und 27.08. Bundesparteitag in Saarbrücken. Ich habe noch einen kurzen Einschub. Ich hätte noch einen kurzen Einschub. Ja. Danke. Ich bräuchte eine Urlaubsvertretung zur Postfachleerung irgendwie, weil die Kombination auch mit gesundheitlichen Gründen, ab dem 6.9. bin ich irgendwo weg für 3 Wochen. Ab 6.9. Warte, lass mich kurz Kalender gucken, Moment mal. 7.9. ist dooferweise zack Straßenfest. Ich hatte persönlich fest mit, ich muss das auch noch intern in Düsseldorf rumschicken, mit August gerechnet und genau zu dem Zeitpunkt befinde ich mich gerade auf einer Fähre in Richtung Chur. Ja, okay, gut, das sind jetzt mehrere Sachen, also vom 6.9. an 3 Wochen. Ich bin am 28. wieder da. Okay. Ja, bleiben nicht so viele Leute übrig, die einen Schlüssel haben, ne? Ja, ich bin ja semi immer noch mobil und kann ja zur Not höchst schriftlich den Schlüssel auch überreichen. Ich könnte mir zur Not den Schlüssel auch abholen. Ich bin auch mobil. Das können wir ja später klären. Das war jetzt okay. Nur gerade einmal der Hinweis. Gut, dann sind wir bei den Anträgen. Da haben wir keinen. Umlaufbeschluss hatten wir einen, Ticket 541244, Finanzantrag von Volker von Duisburg. Mit ein bisschen hin und her haben wir ein Budget beschlossen, vom VKV-Budget über 500 Euro für 4000 Flyer und gegebenenfalls weitere Kosten, die durch Infostände entstehen. Wie gesagt, dieser Flyer ist überarbeitet worden und hat somit dann auch die Freigabe des Landesvorstands und den Antrag haben wir angenommen. Ich weiß nicht, Reinhard, ob du dazu noch was sagen möchtest. Der Flyer ist in Auftrag gegeben und wir müssen wohl damit leben vorerst. Bis zum nächsten Kunde eine KV werden wir wohl klarkommen. Ja, ich denke, der ist schon ein bisschen besser als das, was ihr ursprünglich vorhattet. Ich dazu jetzt nicht äußern, ich habe da keine Lust dafür. Ich habe da meine eigene Meinung zu und wir gucken, ob wir einen Kreisverband kriegen, da können wir machen, was wir wollen, weit gehen. Ansonsten wollte ich noch nebenbei sagen, der Bau der A59, für den Bau der A59 interessiert mich auf der reinen Seite keine Sau. Ja, dafür sind ja dann andere Themen auf dem Flyer, die dann diese Seite interessieren. Ihr habt nur die drei Punkte und ja, Programm ist das ja, glaube ich, auch nicht in dem Sinne, sondern das, was ihr euch so gedacht habt, dann ja, dann ist das so. Ich hatte eigentlich gedacht, es gibt ein Danke, aber alles gut, Reinhard. Gut, dann machen wir weiter. Aktuelles aus den Kommunen. Haben wir da was? Ich sehe schon gerade Hilden schreiben. Ich wollte mal eben, ich wollte mich natürlich freundlicherweise bedanken und sagen wir mal so, begraben wir mal den Kriegsfall. Alles klar. Oh, Stadt-Land-Kreis, Fluss. Janine, kannst du nicht reden und schreiben gleichzeitig? Nein, nein. Weil ich die Push-to-Talk-Taste dann drücken muss und dann mache ich euch ganz viele Ts in das Pad. Das ist auch ein bisschen seltsam. Also, ich erzähle einfach kurz. Also, wir sind im Endspurt, Kommunalwahl. Der Fokus liegt jetzt aktuell, dass wir jeden Tag auf Social Media etwas posten. Der Ralf war so lieb und hat uns schon drei Videos gemacht. Das heißt, wir haben so eine Ralf-Star-Bürgermeisterkandidat-Mini-Kampagne. Morgen kommt das letzte Video. Natürlich hat der Ralf in seinem Speicher noch mehr. Der hat auch themenspezifische Videos, aber das wäre die nächste Mini-Kampagne, die wir dann nächste Woche starten. Also machen wir dann jetzt eine Mischung aus Videos, wir machen eine Mischung aus Informationsclips, wobei ich da der Carina danken muss mit dem, das muss länger gezogen werden wegen dem Lesen. Dann und natürlich Bilder. Zum Beispiel heute wollten wir noch hochladen. Die Stadtratskandidaten waren heute fleißig plakatieren und so. Wir wollen das praktisch dokumentieren und die Leute abholen und mitnehmen beim Wahlkampf. Okay, danke schön. Das hört sich doch gut an. Bonn Doppelpunkt. Christoph. Ja, genau. Da aus Bonn kann ich kurz berichten. Also es gibt hier auch neben, da wir vorhin das Thema Lokalomat hatten, in Bonn gibt es den Bonn-Omat. Da haben wir auch unsere Antworten eingereicht und ja, der ist jetzt inzwischen auch online. Genau, ansonsten haben wir aktuell einen tierschutzpolitischen Fragenkatalog von der Stadt Taubenhilfe Bonn bekommen und den bearbeiten wir jetzt. Jo, das war es im Großen und Ganzen. Okay, danke schön. Kommunen NRW. Ja, jetzt komme ich genau in die gleiche Bredouille, tippen und reden. Also zur Kommunalwahl 2025 in NRW hat die Heinrich-Heine-Universität zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung zwei Institutionen und zwei Personen, die ich persönlich sehr schätze, es geschafft, mit einem größeren Team den Lokal-Omat aufzustellen. Natürlich nicht für alle 396 Kommunen, aber tatsächlich innerhalb der sogenannten Regierungsbezirke immer so mindestens ein bis zwei. Beispielsweise in der Nähe zu Hilden gibt es tatsächlich für Hahn den Lokalomat, für Hilden selber nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es lohnenswert sein könnte, wenn wir das auch intern einmal irgendwie so ein bisschen streuen. Gut, die Fußgängerzone auf der Schottostraße in Düsseldorf interessiert draußen außerhalb Düsseldorfs einen Toten, die hängen da über dem Zaun. Die haben nämlich andere Probleme. Aber das Thema Fußgängerzonen in Kommunen, das betrifft natürlich dann doch wiederum auch andere kleine Kommunen. Das heißt, grundsätzlich in den Lokalomat einmal reinzugucken, in der näheren Umgebung, würde ich empfehlen. Ich schreibe das jetzt gleich auch noch hier rein. Und vor allem an der Stelle ist es sehr spannend, wie natürlich auch die Vielfalt der gesamten Parteienlandschaft an der Stelle ist, auch für die Bereiche, wo Piraten nicht antreten. Das heißt also, oder Piratinnen. Das heißt also, könnte man überlegen, vielleicht lokal, regional entsprechend Wahlempfehlungen zu formulieren, wo weniger Piraten sind, die lokal antreten. Ich weiß es nicht, das sind halt übliche Gedankenfurze von mir. Mir ist halt nur wichtig, es gibt das Projekt und ich unterstütze das voll und ganz. Da sollten wir vielleicht auf jeden Fall Isa noch auf Social Media darauf hinweisen. Ja. Bonomat können wir ja noch dazu nehmen. Vielleicht finden wir noch zwei oder drei. Und dann ansonsten müssen die Leute halt auch selber mal schauen, in welcher, also ob für ihre Kommune sowas existiert. Aber das ist auf jeden Fall immer gut, wenn man sowas vor der Wahl macht. Gut, dann haben wir noch den Punkt Kommunalwahl. Da ist aber, glaube ich, im Prinzip nichts Neues. Ja, wir können den Blogbeitrag, den wir gemacht haben, da noch als Link reinpacken. Wir haben ein bisschen gesammelt, die Landing Pages von den einzelnen Kommunen zur Kommunalwahl. Ja, jede Menge Links. Aber wenn es nichts Neues gibt, mache ich direkt weiter. Ich suche gerade den Link, den du gerade sagtest, unser Beitrag. Wo ist denn der hin? Warte. Ah, ach, wieder WordPress-Bug. Klicke ich auf Kommunalwahl 25, kriege ich alles Mögliche, aber nicht den eigentlich. Es ist das, klicke ich auf das Themenbild, lande ich bei NOCOM GNRW. Das hatten wir doch schon mal. Da war doch was. Ja. Danke dir für den Hinweis. Das muss ich noch ändern. Ach so, du schreibst oben auch. Alles klar, du hast ihn jetzt gefunden. Jo, Entschuldigung. Danke. Gut, weiter. Sonstiges Wichtiges. Ticket 541387. Vollgas für die Kommunalwahl. Und 2027 haben wir eine sehr liebe Mail bekommen von dem Ralf aus Wilden. Aber der ist nicht da. Es sei denn, der Ralf wäre der sicher. Denn wir hatten den Ralf eingeladen zur Sitzung. Er hatte zum einen uns eingeladen für diesen einen Infostand. Ich nehme mal an, er meinte den 23.08., wo Thomas Kuppers und als Landratskandidat und er als Bürgermeisterkandidat zusammen sind und Janine ja gerade schon erzählte. Ja, und dann hatte er noch angemerkt, dass es vielleicht interessant wäre, ein Treffen, einen Erfahrungsaustausch nach der Wahl zu machen. Ja, gibt es dazu Meinungen, Anmerkungen? Also, ich fände das toll, wenn ihr kommen würdet, sage ich direkt raus. Und ich habe ihn gefragt, ich so, was meinst du denn mit, was, also er hatte mir das auch erklärt, ne, hier mit diesem Zusammenkommen. Ich so, was stellst du dir denn vor? Ja, sowas wie so eine politische Runde, so, man tauscht sich aus und das aber auf entspannt, also jetzt, Wahlkampf ist vorbei, aber ihm geht's dann immer, ne, wie er auch geschrieben hat, um Erfahrungsaustausch, vernetzen, Kontakte knüpfen, etc. pp. Also wahrscheinlich so eine Mischung aus Netzwerkeln und Reflexion. So verstehe ich es jetzt einfach mal. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, wir haben das ja auch mit unseren Marinas immer schon mal mit angesprochen, dass wir natürlich auch gerne unsere kommunalen Mandatsträger dabei hätten, damit die sich vernetzen können. Das Problem ist halt einfach, ja, nach der Wahl, wenn dann feststeht, wer das ist, lässt sich da sicherlich ein Treffen arrangieren. Ich finde die Idee auch super. Problem ist halt immer, einen Termin zu finden, wo dann auch alle können. Also es wird ja wahrscheinlich, was unsere kommunalen MandatträgerInnen angeht, etwas übersichtlicher, so dass man dann tatsächlich schon mit so einem Doodle arbeiten könnte. Es würde sich sogar die LGS anbieten, weil ich denke nicht, dass da mehr als 6-7 Leute zusammenkommen. Okay, ja. Ja, würde ich sagen, behalten wir im Auge. Ist eine gute Idee und kriegen wir sicherlich auch organisiert. Ja, was Infostand in Hilden angeht, also wenn es der 23. sein soll, geht sowieso bei mir überhaupt nicht übermorgen. Aber so grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, dass ich bei 2,5 Stunden Anreise irgendwie denke, ja, und dann müsste man ja als Landesvorstand auch noch nach Herne und nach Kerpen. Ja, stimmt. Und ja, also ich bin dafür einfach nicht mobil genug. Ich kann es verstehen. Ich glaube, andere, vor allen Dingen die größeren Parteien, machen das auch, dass sie dann irgendwelche bekannteren Leute auf Landesebene dabei haben, ob das Landtagsabgeordnete sind oder der Herr Lindner schaut bei der FDP beim Infostand mal vorbei. Das ist dann aber auch noch ein bisschen was anderes, als wenn dann jemand von uns dahin käme, den niemand kennt und der auch nicht so wirklich wichtig ist. Sehr ehrlich, müsste ich mir ja schon ein Schild umhängen, wer ich bin, um da überhaupt irgendeine Resonanz zu erfahren. Okay. Hey, ich glaube, dem Ralf ging es halt wahrscheinlich dazu, dass das Ganze einen Eindruck macht, Piraten, dass das eben nicht nur 3-4 Leutchen sind. Ich glaube, darum ging es auch. Ja. Aber ja. Das Problem, was Marco erwähnt hat, das ist einfach tatsächlich so. Ja, es ist auch alles gut, es ist alles fein, nur er wollte das halt anstoßen, ne? Weil es hatte ihn halt so gedanklich beschäftigt, wobei ich ihm dann auch gesagt habe, wenn die Waku jetzt auf Reise geht, dann kommt die ja nicht nur zu uns, das erwarten ja die anderen auch. Das ist, also bei allem Respekt, Ehrenamt hin oder her, gerade wenn man dann, ne, das wusste ich aber nicht, wenn man nicht so mobil ist, dann ist es wirklich schwierig. Aber ich denke, er wird das verstehen. Okay. Gibt's sonst noch Anmerkungen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch eine Anfrage aus Herne bekommen, Ticket 5133. Der Lars hatte geschrieben, er möchte nicht gierig oder unverschämt erscheinen, aber es würde ja wohl noch von unserem Budget etwas übrig bleiben. Ob es da vielleicht noch eine Möglichkeit gäbe. Ich nehme mal an, der Lecher ist auch nicht der Lars, den hatte ich halt eben auch zur Sitzung eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was ich geschrieben habe. Nein. Nee, hatte ich noch nicht. Okay, ich gucke mal gerade. Aber unter uns, es ist ja so, wenn die halt einfach was über den Zaun schmeißen, dann ist die Chance, dass es nicht bewilligt wird, eigentlich minimalst aktuell. Oder sehe ich das falsch? Ja, also die Herne, das ist eine kreisfreie Stadt, die hatten ohnehin grundsätzlich schon 3.000 Euro. Dann haben die 4 BV besetzt, das sind nochmal 1.000 Euro. Und dann hatten sie ja nochmal 1.000 Euro zusätzlich beantragt. Das heißt, sie haben also insgesamt 5.000 Euro aus unserem Wahlkampfbudget bekommen. Und es sind auch noch 1.570 Euro übrig, die noch nicht abgerechnet sind. Ich meine, es kann natürlich sein, dass da noch was kommt. Aber da die privat in Vorleistung gehen, sind die dann immer sehr schnell mit dem Einreichen bisher gewesen. Und ich hatte ihm halt geschrieben, er meinte halt eben, er hätte in dieser Tabelle gesehen, dass viele gar nicht alles abrechnen. Habe ich ihm halt erklärt, Mettmann, das ist Mithilden und Felberten Kreisverband, die müssen nicht privat in Vorleistung gehen. Das heißt, die können durchaus noch bis zum 31. Oktober abrechnen, wie es ja auch in dem Antrag drin stand, und Rhein-Erft-Kreis mit Kerpen ebenso. Dennoch werden wir natürlich diese 30.000 Euro bei weitem nicht ausgeben, selbst wenn alle ihre Ursprungsbudgets ausschöpfen. Aber so ein bisschen, ja, wie gesagt, müssen wir auch das Gleichgewicht ein bisschen einhalten. Und hatte halt gefragt, ob es noch Ideen gibt jenseits von den nun schon gedruckten Flyern und Plakaten. Aber ja, Antwort habe ich nicht bekommen. Geschrieben habe ich aber auch erst gestern. Ich hatte halt gesehen, dass die Herner mit Plakaten zumindest, Flyer habe ich nicht gesehen, einen sehr allgemeinen Wahlkampf machen. Es könnte halt sein, dass man sich noch irgendeine programmatisch irgendeine Idee aufgreift und damit noch was tut. Aber was sollen wir jetzt damit machen? Also ich habe geantwortet, habe ihn eingeladen, ja, wenn die jetzt nochmal was beantragen, müssen wir halt eben ganz normal darüber abstimmen. Aber so wie das jetzt ist, ist das kein Antrag und auch nicht abstimmbar für uns. Oder was meint ihr? Genau so. Mhm. Ja. Jo, dann warten wir mal ab, ob da noch was kommt. So, ich hätte dann jetzt nichts weiter im Pad. Ich hörte aber gerade irgendwie schon NÖ. Ja, wegen dem NGO. Ö oder NÖ? NÖ. Okay, dann unsere nächste Sitzung ist überraschenderweise wieder in 14 Tagen. Das ist der 4.9. Das ist dann auch wieder ein Donnerstag tatsächlich. Treffen wir uns wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Wenn jetzt keiner mehr schreibt, dann beende ich die Sitzung heute um 21.09 Uhr. Vielen Dank.